ist ja auch schon wieder 5:05 und da ist auch schon wieder Judith Kolb mit dem Wichtigsten für uns aus Hessen, Deutschland und der Welt. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Tag. Von der eigenen Mutter entführt. Am Rande eines Termins am Familiengericht in Frankfurt hat eine Frau ihre 7-jährige Tochter einer Mitarbeiterin des Jugendamtes entrissen. Das Amt hatte der Frau das Sorgerecht entzogen. Jetzt ist die Mutter auf der Flucht, vermutlich Richtung Rumänien, so die Ermittler. Den verlassenen Wagen hat die Polizei inzwischen gefunden. Einen verstärkten Polizeischutz für Politiker. Darauf haben sich die Innenminister der Bundesländer nach der Attacke auf den Europapolitiker Matthias Ecke verständigt. Hessens Innenminister Poseck findet das richtig, macht aber Einschränkungen bei der Umsetzbarkeit. FFH-Reporter Konrad Neuhaus. Je nach Lage einen verstärkten Polizeischutz für Politiker, das sei schon ein starkes Signal. Allerdings, so räumt der CDU-Mann ein, die Polizei kann nicht jeden, der sich politisch engagiert und nicht jeden Wahlkampfstand unter direkten Schutz stellen. Poseck setzt auf Strafen und sie müssen härter werden, bekräftigt er seine Forderung. Ecke war beim Aufhängen von SPD-Wahlplakaten von 4 Teenagern zusammengeschlagen worden. Es gab auch Angriffe auf Politiker der Grünen und der AfD. Konrad Neuhaus, Wiesbaden. Viele starten heute in den Kurzurlaub. Allerdings, der Mittwoch vor Christi Himmelfahrt gilt laut ADAC als einer der staureichsten Tage des Jahres. FFH-Reporter Nils Grunwald, wo wird's denn besonders voll auf den Straßen? Besonders rund ums Hattenbacher und Kirchheimer Dreieck auf der A4 und der A7 wird es dank der engen Baustelle sehr langsam zugehen. Auch im Rhein-Main-Gebiet auf der A3 und der A5 müssen Sie mit sehr vollen Autobahnen rechnen. Wer kann, fährt deswegen morgen so früh wie möglich los. Dazu wird die A67 am Darmstädter Kreuz jeweils Samstag und Sonntagnacht ab 22 Uhr abwechselnd in beiden Richtungen vollgesperrt, weil ein großes Baugerüst aufgebaut werden muss. Montagmorgen gegen 5 Uhr sollen alle Spuren wieder frei sein. Nils Grunwald, Verkehrsredaktion. Hitradio FFH, Wirtschaft aktuell. Immer mehr Unternehmen in Deutschland leiden laut IFO-Institut unter leeren Auftragsbüchern. In der Industrie waren es demnach im April rund 40% der Betriebe. Das waren 2,6 Punkte mehr als noch im Januar. Besonders hart trifft es hier offenbar die Textilindustrie. Hier klagen mehr als 60% über eine schlechte Auftragslage. Da sieht es bei den Autobauern noch vergleichsweise gut aus. Trotzdem trifft die schlechte Auftragslage hier noch knapp 30%. Und noch der Blick zu Frankfurter Börse. Der DAX steht aktuell im Plus bei 18.493 Punkten. Und wie sieht's mit Ihren Finanzen aus? Sie wissen ja, wenn's um Geld geht, sind wir für Sie da. Die Finanzexperten Ihrer Sparkassen in Hessen. Der FFH-Staupilot. Es ist 2:02. A3 Köln-Frankfurt zwischen dem Frankfurter Kreuz und Frankfurt Süd. 5 Kilometer Stau an der geräumten Unfallstelle. A5 Heidelberg-Darmstadt zwischen Zwingenberg und Seeheim-Jugenheim. Unfall, es laufen die Bergungsarbeiten. A5 Frankfurt-Kassel zwischen Gambacher Kreuz und Reiskirchen. 5 Kilometer Stau. Die A5 dann weiter Richtung Kassel zwischen Fernwald und Reiskirchen. Ein ungesicherter Unfall auf der linken Spur. Bitte passen Sie auf. A67 Mannheim-Darmstadt zwischen Gernsheim und Pfungstadt, 3 Kilometer an der Tagesbaustelle. Es ist nur eine Spur frei. Vollsperrung haben wir und zwar Richtung Rheingau-Taunus-Kreis rüber. Nach der Autobahnabfahrt Niedernhausen Richtung Niedernhausen ist die Straße in beiden Richtungen nach einem Unfall voll gesperrt. Bitte weiträumig umfahren. Und dann noch ein Blitzgerät in Rüsselsheim auf dem Rugby-Ring in Richtung Raunheim. Die Meldung kommt von Hartmut über die FFH-App. Dankeschön, fahren Sie schön langsam auf dem Rugby-Ring. FFH, das Wetter. Im Norden ist das Wetter heute besser als im Süden und im Osten. Da können noch ein paar Wolken festhängen. Hier und da vielleicht sogar noch ein Tröpfchen Regen fallen. Temperaturen ganz okay, 17 bis 21 Grad. Heute Nacht an manchen Stellen ein bisschen nebelig bei 3 bis 7 Grad. Morgen aber an Vatertag, Christi Himmelfahrt, heiter, keine Niederschläge, 23 Grad Höchsttemperaturen. Am Freitag vielleicht ein paar Wolken mehr im Norden dann dafür, als Ausgleich für heute. Aber dafür überall eigentlich trocken bei bis zu 25 Grad. Richtung Wochenende sogar vielleicht noch 1-2 Grad mehr drin.